Leute geht zur Arbeit, aber ich schlau und dreck und sehe mit euch ganz andere eure Arbeit weg, yeah. Yeah.